Da sitzt er nun, an seinem 23. Geburtstag. Eigentlich ein Tag, den er feiern sollte. Doch nicht heute. Heute erfährt er vom Tod eines Freundes. Ein Mann, der Hip-Hop lebte und der Trickium entdeckte. Nie trafen sie sich, nie standen sie sich gegenüber. Und dennoch hat Trickium etwas zu sagen, was ihm am Herzen liegt. Dafür reicht kein einfaches Ruhe im Frieden. Nein, für dich, Faust, für dich schriebe diesen Song. Ich öffne dein Fenster in Skype und ich weiß, es wird nie wieder so sein, dass du mich hier anschreibst. Und auch wenn du nicht erscheinst, ich lösche dich nicht, damit du bestehen bleibst. Und ich denke an dich. Du warst ein Freund wie ein älterer Bruder, ein experimenteller Producer. Man konnte dich hassen und man konnte dich lieben, aber nie ignorieren, und jetzt hast du deinen Frieden. Du hast mir erzählt, dein Chef warf dich raus, weil er motzte und zickte, du gabst ihm die Faust. Hip-Hop war dein Leben, hast dafür alles gegeben, und Kontakte zu pflegen war auch sowas wie ein Segen. Wir haben uns nie getroffen, doch vielleicht irgendwann, wenn ich abdanken kann, vielleicht sehen wir uns dann. Trickifiziert hast du mir produziert, ich halte es in Ehren, ganz egal was auch passiert. I close my eyes and think of you. I wish every time it's not true. And I have only memories of you. Always don't say when you're my friend. Ich wurde oft beleidigt und dann hast du mich verteidigt. Es war dir auch nicht peinlich, denn du sagtest, sie sind neidisch. Und ich denk mir, eigentlich hattest du auch recht damit. Denn ich glaube, wahrscheinlich war der Rest der Welt nur Shit. Du wusstest Bescheid, dass der Frust mich zerreißt. Ein Stuss war die Zeit, doch wir mussten es teilen. Deine Möglichkeit für mich war auch dein Sampler. Heads of Tomorrow für die besten Nachwuchsrapper. Neben der Schweiz und neben Österreich war mein Name mit dabei und wurde so zugleich auch bekannter durch dich und kannte Furcht nicht mehr. Yeah, ich bedankte mich auch sehr. Du warst der Erste am Anfang und bist nicht der Letzte in meinem Gedankenstrang. Schade, dass er diesen Song leider nicht mehr hört, denn ich bin mir sicher, dass er ihm gefallen hätte. Word. I close my eyes and think of you. I wished every time it's not true. But I have only memories of you. Always don't say that you're my friend. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Okay. I close my eyes and think. I wished every time it's not true. And I had only memories of you. Always don't say.